D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Die 40. Ausgabe von Eine Stunde Netz basteln beginnt etwas ungewöhnlich auf dem Rücksitz eines weißen Dacia auf den Straßen von Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien. Wir sind heute mit dieser Sendung zu Besuch bei der Medienkünstler- und Aktivistengruppe ModuLab und begleiten die, wie sie heute drei Installationen basteln in ihrem schönen Bastelgarten. Hey, Iona und Paul, hello. Hello. Hello. Where are we driving now? Wohin fahren wir jetzt gerade? We're going to Chinatown in Bukarest. Wir fahren gerade nach Chinatown in Bukarest und kaufen dort ein paar Batterien. How many batteries are we going to buy? 4,000, at least. Wir fahren also gerade nach Chinatown und kaufen dort 4,000 Batterien. Die werden gebraucht für eine Leuchtinstallation, um die wird es heute auch gehen. Und wenn ihr davon schon Fotos sehen wollt, dann klickt auf deradiowissen.de oder auf netzbasteln.de und dann auf die 40, denn das ist die 40. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz und ich wünsche euch viel Spaß in dieser Stunde. Distraktie! Deradiowissen. Eine Stunde Netz. Das Chinatown von Bukarest ist nicht so richtig ein Stadtviertel, sondern das ist eher eine Ansammlung von Hallen außerhalb der Stadt. Where are we in Bukarest? Is it way outside? It's called the Red Dragon. It's a huge commercial complex with providers for any kind of goods from China. Das ist Iona Kahn. Die ist eine der Gründer von ModuLab, einer Medienaktivisten- und Künstlergruppe in Bukarest in Rumänien. Und die besuchen wir heute bei Eine Stunde Netzbasteln. Mein Name ist Moritz Metz. Schön, dass ihr zuhört. Und wir sind, wie gesagt, hier gerade in Chinatown, inmitten dieser riesigen Lagerhallen, wo wahnsinnig viele Menschen einkaufen gehen. Und ich glaube, wir gucken da jetzt auch mal rein. Let's go inside. Let's go. Yeah. So what are you exactly looking for? Batteries for what? For a huge installation. It's going to be an interactive screen and we need the batteries for 1500 lamps, small lamps, and each lamp is going to be a pixel in an outdoor installation. Also die bauen eine große Installation, eine große Wand aus, ich glaube, 42 weißen Paneelen und die haben ganz viele Leuchtpixel mit so kleinen Lampen und yeah. You press on them and then yeah. They light. Yeah. Okay. Exactly. Und dann drückt man drauf und dann fangen die an zu leuchten und die brauchen natürlich ganz schön viele Batterien und die kriegt man am günstigsten in Chinatown. Has this been existing since a long time, Chinatown? Gibt es das hier schon lange? Yes, at the beginning it was illegal. People were coming to sell their goods and they were running away immediately after the police came. But now they have this very good organized, huge commercial complex. Ja, wir laufen hier gerade, wie gesagt, durch diese Hallen, die sind sehr groß. Früher war das Ganze illegal, sagt Iona, und die Leute mussten immer wegrennen, als die Polizei kam. Jetzt laufen wir hier durch ein Paradies von Waren, Gütern. Links sind eher so Schreibwaren, vielleicht zur Einschulung, Farbkästen. Rechts gibt es Laptoptaschen. Dann gibt es aber auch zwischendrin einen Kaffeestand, da kann man Kaffee trinken. Und da vorne gibt es dann mehr Spielplatz. So this is the toy kind of area. And that's where you got the deal for low price, many batteries. Yes, they have absolutely anything you can find in the same building, from toys to books to jewelry to electronic components. It's very hectic and chaotic. Ja, das spürt man auch. Also Iona sagt, das ist hier sehr hektisch und chaotisch, weil es gibt hier wirklich alles von Büchern über Elektronik und Spielzeugen und Zeitschriften. Und hier links gibt es dann auch Schlafanzüge, also ähnlich wie in so einem kleinen Trash-Laden, nur das Ganze in riesig groß. So you go here very often in order to buy stuff for your installations, because you do a lot of installations, right? Yeah. Also ihr geht hier oft hin, weil ihr oft Installationen macht und dann hier gut die Sachen besorgen könnt, oder? Exactly, yeah. But we also come here for all kinds of shopping, not only for the lab, because you can really find anything with half a price as you can find in the supermarket. Ja, also sie gehen hier auch sonst oft hin, weil es hier eben viele Sachen günstig zu kaufen gibt. Es gibt hier auch so eine Art Fake-Lego-Kogo. Das sind lauter Spielzeuge, die sehen aus wie Lego, aber sind eigentlich, heißen Kogo. Das ist wahrscheinlich einfach eine Kopie und wahrscheinlich kompatibel dazu. Wir laufen hier weiter durch diese Gänge mit Handy-Ladegeräten und Computermäusen und irgendwelchen Überwachungskameras und Lampen und Spielzeugautos. Ihr könnt euch das vorstellen. Das Verrückteste ist hier, sind diese elektronischen Babybetten, die automatisch das Kind schaukeln. That's crazy. I've never seen that before. Das habe ich noch nie gesehen. Me neither. I didn't see those. But as you can see, you can find almost all the famous brands, but the fake ones. You can find Abibas instead of Adidas, Mikey instead of Nike and stuff like that. Jonas sagt, man findet hier lauter so gefälschte Marken, zum Beispiel Abibas statt Adidas und Mike anstatt Nike und so weiter. Das würde ich jetzt auch noch gerne sehen. Aber gleichzeitig frage ich jetzt nochmal genauer nach dem Modulab nach. Modulab ist eure Medienkünstlergruppe. Ihr betont aber auch, dass ihr ein Labor seid. So you've stressed that you're also a lab, right? Yes, because we're doing a lot of experiments that don't have a specific final project. We're just doing them to see what happens and to learn stuff and to try new things that we haven't seen. Just we're trying to make them up. Das heißt, ihr macht einerseits Projekte einfach nur, um sie auszuprobieren und um zu gucken, ohne großen Sinn dahinter, aber ihr macht auch kommerzielle Projekte. You also do commercial projects. Yes, we do commercial projects for the advertising industry, especially for the events in which they need intelligent environments or interactive installations or holographic projections. And the brief always sounds something like, we need something high-tech and cool. Also immer wenn es heißt, dass was Hightech und cool sein muss, dann werden sie auch gerufen, zum Beispiel von der Werbeindustrie oder für Veranstaltungen. Und drei solcher Hightech und cool Installationen werden jetzt auch heute entstehen, hier bei Eine Stunde Netzbasteln. Wir sind zu Gast bei der Medienkünstlergruppe Modulab in Bukarest in Rumänien. D-Radio Wissen. Und wir sind gerade im Chinatown von Bukarest gewesen und jetzt aber rübergefahren zur Zentrale von Modulab, den Medienkünstlern, die wir heute in Eine Stunde Netzbasteln vorstellen. Und das muss man sich wirklich wie ein Bastelparadies vorstellen. Ein Garten in einer ruhigen Vorstadtgegend von Bukarest mit vielleicht 400 Quadratmetern. In der Mitte ist eine grüne Wiese, links eine Art Terrasse mit einem Küchenhäuschen, alles aus Holz gebaut, alte Bäume außenrum und vorne ein größeres Haus, das ist vielleicht so 10 Meter lang, 5 Meter breit, auch aus Holz gebaut, mit einer Terrasse. Und überall wird gerade gewerkelt. Da werden Plastikscheiben von Aufklebern befreit. Es wird geschraubt und gebohrt. Und hier ist Paul. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. So, jetzt sind wir mitten im Raum von eurer Werkstatt. So, die habt ihr selber gebaut. You built that all yourself. Yes, not really all by myself, but actually Matej built it and welded it. We thought about it. We designed it. Du hast es also gestaltet und dein Bruder Matej, der hat es gebaut und das ist wirklich ein richtiges Bastlerparadies. Ich sehe hier rechts Bücherregale, eine Tafel, ein Sofa, viele verschiedene Computer und dann natürlich auch eine Werkstatt, in der verschiedene Sachen gebaut werden. So what are you currently building here? Okay, so we're currently building three installations to be exact. They're going to be interactive. One of them is with lasers, one of them with some musical boxes and one of them is very large LED panel that you light yourself and write up the characters on it yourself. Also gerade baut Modulab an drei verschiedenen Installationen. Jetzt muss ich es nochmal zusammenfassen. Die erste war mit Lasern. Ich glaube, das ist so eine Art Parcours, wo man durch so Nebel durchsteigen muss. Die zweite ist eine mit so Würfeln, die Musik machen. Und das dritte ist ein großes Panel, eine große Fläche wie so ein Display, wo man Schalter drücken kann, die dann anfangen zu leuchten. Is it for City Hall, Bukarest? Yeah, it's for the cultural side of the City Hall. We have this Bukarest Night Festival, so it's going to last one night, so this is for that event. Also diese Installationen sind für ein Festival, das ist für nur eine Nacht, so ein Nachtfestival in der Kulturhalle von Bukarest und dafür wird das Ganze gebaut. Jetzt will ich aber noch mal ein bisschen mehr über diesen Ort erfahren. Dieser Ort war früher mal ein Gemüsegarten und ein Schrottplatz. So this was a vegetable garden and some waste place. Yeah, absolutely. Before I gotten to be here, it was my grandfather's vegetable garden. He had tomatoes and all sorts of fruit and figs and I don't know, lots of vegetables. Before that, it was old junkyard for cars or metal stuff. We found in the earth, we found lots of old metal things and pieces. Also vorher war das ein Schrottplatz und dann war es der Gemüsegarten seines Großvaters tatsächlich. And how many years did it take for you to build all this? How long have you been existing as that group Modulab? Modulab is existing for 8 years, but it took us around 4 years to build the place. Es hat ungefähr 4 Jahre gedauert, den Ort zu bauen, und vorher gab es aber schon 4 andere Jahre Modulab. How many people are you in that group? Wie viele Leute seid ihr? Right now we're about 7. Ungefähr 7 Leute sind in dieser Medienkünstler-Aktivistengruppe. Hier wird viel gebastelt und heute wollen wir bei einer Stunde Netz basteln. Wie gesagt, dabei sein. Ich sehe hier schon ein bisschen diese Sechseck. How is it called? Is it Octaeder? Dodekaeder? Dodekahedron. Okay, so heißen diese Holzwürfel, wo dann so Laserstrahlen rauskommen werden. Draußen wird gerade geschraubt von einigen Modulab-Kollegen an diesem Panel mit den Lampen. Gucken wir uns später auch noch genau an. Und dann gibt es noch diese Laserinstallation. Und Paul ist ein ziemlich begnadeter Elektrobastler. Wir haben uns kennengelernt. We actually met in Berlin. You were invited for some festival. Die waren auf so ein Festival eingeladen und beim Rumänischen Kulturinstitut. Da habt ihr auch so eine Schaltung gebaut, die auch Geräusche macht. You made some circuit that makes some noise. How is it called? Yeah, it's called Noisotron. In Romanian, it's called Zugomotron. We actually built... there's one. I found it. You okay. Want to... Yeah? Okay. Jetzt geht Paul hier ganz hinten, kramt er rum an einer Pappschachtel und zeigt mir das Gerät, das sie damals in Berlin auf so einem Workshop gebaut haben, wo wir uns eben auch mal kennengelernt haben. Okay, so it reacts to the light, so it's like a mini theremin that reacts on light, not EM waves. So if you want to listen it, just push this button and play with the... Das ist also eine kleine Pappschachtel, so groß wie vielleicht 2 Zigarettenschachteln, und die hat ein kleines Loch und innen drin, wenn man sie aufklappt, ein Lautsprecher, eine Batterie und eine kleine Schaltung, nur aus einem Kondensator, einem Widerstand, einem kleinen Chip und einem Sensor, der eben das Licht empfängt. Und jetzt drücken wir nochmal drauf, und wenn man seinen Finger auf diesen Sensor macht, dann verändert sich das Geräusch. Did you invent it by yourself? Yeah, this one is made by ourselves. The circuit, the schematic is made by ourselves. But there are a lot of examples on the net of oscillators like this. It's a first thing that hobby electronists do. So yeah, there's a lot. Also Paul hat diese Schaltung jetzt selber erfunden, aber es gibt natürlich viele andere auch im Netz, und sowieso spielt das Internet auch eine große Rolle, nicht nur in Rumänien, wo es viel schneller ist, nämlich als in Deutschland, sondern auch hier in der Arbeit von Modulab. Dieses Geräusch bedeutet tatsächlich ziemlich viel Arbeit. Das sind hier so Plastikscheiben aus Plexiglas, die mit dem Lasercutter ausgeschnitten wurden, aber das Problem ist, die sind noch beklebt mit einer Folie. So, is it hard to remove it? Yes, it's very hard. It takes attention and requires the nails and different kind of tools, like shaped tools. What's your trick doing it? Do you use your nails or do you use some tools? Unfortunately, I have no nails, so I just use a cutter knife. Okay. Also hier die Leute von Modulab, Jona und Sorina, die sind hier beschäftigt, diese Plastikfolien abzuziehen von diesen Plastikscheiben, die aus dem Lasercutter kommen, und es ist gar nicht so einfach, das zu machen, und man braucht ungefähr eine halbe Minute bis Minute, bis man so eine Scheibe abgeknubbelt kriegt, und diese Tausenden von Plastikscheiben, die so größer sind als Euromünzen oder kleiner sind als CDs aus weißem Plastik, die werden dann wiederum einer Lichtinstallation dienen, die das Modulab eben hier baut, und wie die funktioniert, das kann mir gleich mal Paul erklären. So there are 1,300 plastic pieces, and actually the piece is composed of 2 parts, so there are 2,600 pieces, and each one has 4 layers, so it's like 5,200 or something like this. Also ganz schön viel Plastikscheiben, die hier befreit werden müssen von der Schutzfolie, sagt Paul. Und wir sind jetzt nochmal reingegangen in die Werkstatt vom Modulab, weil draußen sitzen die anderen, in der Sonne geht es nämlich ein bisschen leichter, diese Plastikfolie abzuziehen. Und hier ist ein Musterpanel von dieser großen Display-Installation, die dann, it will be 42 of those panels, right? It will be 42 of those panels, yeah. 42 von diesen Panels werden das dann sein. Dieses Ding ist vielleicht so 50 mal 50 Zentimeter groß, ein Quadrat, eine Fläche. Und wenn man da drauf drückt, auf verschiedene runde Kreise, eben diese Plastikscheiben, die da eingelassen sind, dann fangen die an zu leuchten oder eben gehen wieder aus. Und was dahinter steckt, das ist so eine Lampe, so eine... What are actually these lamps normally good for? Wofür sind diese Lampen eigentlich da? I think they're... bought in camping stores. They have this adhesive on their back, and you put it in a closet, and where you don't have light, and you just push it and have light battery powered. So ganz einfache Batterie-LED-Lichter, eben mit so einem Durchmesser von vielleicht 7 Zentimetern oder so, wo man 3 Batterien, AAA-Batterien hinten reinlegt und wo man dann auf das Licht direkt drauf drückt und dann fangen die an zu leuchten. Die hängen zum Beispiel in Klos oder eben an Orten, wo man normalerweise kein Licht hat, wie zum Beispiel auch diese Panels. So, you have bought a lot of these lights. Ihr habt ganz viele von diesen Lampen gekauft und die dann da in diese Panels reingesteckt. Wie funktioniert das dann, wenn man die Schichten abnimmt? How does it look like when you take off the layers? It will look white. So the light is white, the panels will be white and it will be just a different lighting on that white background. Und das wird dann eine ganz große weiße Wand sein, wird die senkrecht aufgestellt und man kann dann da die Lichter an- und ausdrücken. So it will be a wall standing and then you touch and then you can paint pictures basically with pixels. Yeah, it will be standing, it will be in front of you and you paint whatever you want, characters or 8-bit images, I guess. Man muss sich dann also darauf verständigen, dass man damit dann Bilder macht. Das Ding steht an einer Wand und it's made for kids, ist für Kinder gemacht. Yeah, it's made for kids and the kids' parents also, yeah. Because you have to reach pretty high to 2 meters. So yeah. The kids would be, I don't know, have to be taken by some adults to. Ja, die Kinder müssen dann hochgehoben werden, weil das Ganze ja auch relativ hoch ist. Ich glaube, es ist bestimmt 8 Meter lang oder so. Es ist ein Riesending, was draußen auch schon vorbereitet wird mit den Grundplatten. Was waren jetzt so die Schwierigkeiten, auf die ihr gestoßen seid, außer der Sache mit dem Abziehen der Folie? So, what were the difficulties you encountered whilst doing this huge projects with many similar parts, like 1,300 lamps and so on? The first difficulty was this wasn't our initial solution. We asked for buttons, which were not that complex. I mean, we had to redo the solution, the final solution, because we didn't get the buttons until 1 week before. So this is like an emergency alternative to our original display. Paul sagt, dass sie eigentlich andere Knöpfe verwenden wollten, die waren aber dann nicht so schnell lieferbar und jetzt haben sie eben diese Sache selber gebastelt. Ich nehme das nochmal hoch, das ist hier so eine Art Plexiglasscheibe eben mit diesen Löchern drin. Drunter ist so ein Styropor, in dem wird dann die Lampe festgehalten und drunter ist dann noch eine Trageplatte aus Multiplex-Holzplatten. Wir gehen jetzt nochmal kurz raus und gucken uns das große Panel an, auf dem dann diese Lichtinstallation gebaut wird. How big is it in meters? It's 6 meters by 2 meters. Okay, 6 mal 2 Meter, also 12 Quadratmeter groß, diese Fläche lang, aus großen Holzplatten und relativ stabil. Would you say this is a typical Modulab project? Ist das ein typisches Projekt für Modulab? Not that typical, because we tend to do a lot of more complex projects. This is a very simple one, but giving the large amount of components, it's not that easy to do. But yeah, it's in our spectrum of projects. Es werden immer noch die Plastikscheiben abgezogen. Ein paar Hunderte sind es immer noch, die da übrig sind. Und es sind ein paar Freunde dazu gekommen hier in den Garten vom Modulab hier in Bukarest in Rumänien. Es ist noch sehr schönes Spätsommerwetter, fast 30 Grad. Und man sitzt hier schön draußen in der Sonne. Und ich sitze jetzt nochmal zusammen mit Ioana, die das Modulab mitgegründet hat. Wir haben uns ja kennengelernt in Berlin auf einem Vortrag, den ihr gehalten habt über die Hackerkultur in Rumänien. Ist das hier auch so eine Art Hackerspace eigentlich? So, we met in Berlin when you talked about hacker culture in Romania. So, is this also some sort of hackerspace, or are there other places like this? Is it common in Romania? It's not very common, because what we're doing here is a lot of hardware hacking, but Romania is associated with black hat hacking, especially with people selling unexisting goods on eBay, and there's a hacker group that even sold their city hall on eBay at some point a couple of years ago. There is a strong individual customization and hardware hacking culture from the communist period, when people had to hack their devices in order to get information from abroad. Now it's not so common, but what we're doing here, it's more like art hacking because we are using devices and we are changing their functionality from their initial one to, I don't know, to express an idea or show a concept or just make it look good and stuff like that. Joanna sagt, dass Rumänien eher bekannt ist für so Black-Hat-Hacker, die dann eher so Cyberkriminalität betreiben und Sachen im Internet verkaufen, die ihnen gar nicht gehören oder die es gar nicht gibt. Und dass Rumänien auch so eine Geschichte der Hackerkultur hat mit Kommunikationsgeräten, die gehackt wurden in der Kommunistenzeit. Und das, was das Modulab hier macht, eher sich darauf bezieht, Hardware zu hacken. Also zum Beispiel das mit den Lampen, die ja auch eigentlich normale fertige Produkte sind, die aber dann im großen Kontext dann nochmal eine andere Kunstsache ergeben. Maybe talk about the past of Romanian hacker culture. You said communication devices were hacked, but there's also a big tradition of like fixing stuff in an unusual but very practical way. Es gibt auch so eine Geschichte in Rumänien, auch in Ostdeutschland, Sachen zu reparieren mit dem Nötigen, was man halt eben gerade da hat. Yeah, especially everything you had around the house, but also the car. For example, women used their leggings. They just, if the car stopped in the middle of the road, it was the saying that you can repair the car with a small knife or a small wire or just improvise. They did a lot of improvisation back then because they didn't have access to goods from the West. So they were using the Russian devices that they had and they were trying to make them sound better, look better, maybe have new functions and stuff like that. Also es wurde viel früher improvisiert und repariert. Man sieht das fast auch immer noch heute, wenn man so im Straßenverkehr unterwegs ist und die Autos alle nicht ganz so schick sind wie in Deutschland. Jetzt kommen, glaube ich, gerade Kisten an, da hinten eine Schubkarre voller dieser Lampen, die dann in die große Lichtinstallation verarbeitet werden. Heute ist ja Rumänien eines der Länder mit dem schnellsten Internet. Today Romania is one of the countries with the fastest internet in the world, is it right? Yes, it is. I think it has the best internet in Europe at least. And from the very beginning it was like that because immediately as Romanians had a connection to the internet, they started sharing it with each other and they made informal internet networks that lately were bought by the big companies. But the culture is still there. It's very common to share any types of cultural products, from books to movies, anything basically. And I think this is also can be seen by the fact that Romanians, almost all of them speak English. They're very acquainted with what's happening now at the cultural level, but they're not paying for those cultural products. And it has, of course, a good side and a bad side, but I think that the good side is way bigger than the bad side. I mean, we have this, I think that in the digital culture we need a different moral system in which you need to develop new business models for this kind of products, not to force people and supervise them and limit their access to internet just to protect some companies' interests. Das rumänische Internet ist eins der schnellsten von Europa, sagt Ioana, und dass das Ganze angefangen hat oft mit so Nachbarschaftsnetzen, wo sich Leute untereinander vernetzt haben, um Inhalte zu teilen. Und die wurden dann später aufgekauft, diese Netze von größeren Firmen, die dann aber auch trotzdem noch dafür gesorgt haben, dass man hier ein mega schnelles Internet hat. Es gibt hier Regionen anscheinend mit dem weltschnellsten Internet, habe ich vorhin gehört. Und dass diese Kultur auf jeden Fall erhalten geblieben ist. Man immer noch ziemlich viele offene Netzwerke findet und auch ziemlich viele Leute digitale Inhalte teilen, was natürlich auch copyrightmäßig immer zwei Seiten hat und auch ein bisschen illegal ist, aber dass die positiven Seiten trotzdem überwiegen. Und da wollte ich jetzt nochmal nachhaken. So in how far do you contribute to that open culture that you propagate? Everything we do is open source. All the most of the solutions that we have developed in this lab are on the internet, on our website. Everybody who asks us about stuff like that gets the answer. We always share all the information we have. Anytime we have an event, we buy movies, documentaries on maker culture and everything that has to do with what we're doing here, and we share it for free with other people. We also try to always have free workshops for artists here and designers, not only paid ones. And we are constantly trying to give as much as we can for free to the scene in Romania so that it can develop and can adopt these values. Also vieles von dem, was Sie machen und verkaufen, stellen Sie danach trotzdem noch als Open-Source-Bauanleitungen ins Netz und teilen das Ganze und haben ja auch Veranstaltungen und Workshops, die nichts kosten, weil Sie eben wollen, dass sich hier in Rumänien noch mehr von dieser offenen und Bastelkultur weiterentwickelt. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln auf die Radiowissen am Mittwochabend, den 23.09. Mein Name ist Moritz Metz und ich bin heute zu Gast bei Modulab, einem Medienkünstlerkollektiv in Bukarest, Rumänien. Und während wir hier sitzen, wird richtig viel Arbeit erledigt. Fühlst du dich wie ein Roboter? Do you feel like a robot? No. Ah, okay, das war eine klare Antwort. Nein, er fühlt sich nicht wie ein Roboter, aber mein Sitznachbar hier in unserer Fließbandschlange, der ist gerade dabei, eine Kiste aufzumachen, in der ganz viele verschiedene Lampen sind. Alle sehen gleich aus und die werden dann getrennt in einerseits die Lampe, dann die Verpackung und dann noch die Pappverpackung, die dahinter ist. Das ist das Geräusch, was dabei passiert und man kann da so richtig in so eine Geschwindigkeit dabei kommen. How long does it take for you to open one of those packages? Well, nobody tied me so far, but I think it's quite fast. I mean, like, wait, a few seconds, actually. Ein paar Sekunden dauert es nur, hat noch keiner so richtig gemessen, aber es geht wirklich ziemlich schnell. Especially when you start getting used to it, right? Yeah, sure, it's faster and faster. Ich habe ihn auch vorhin gesehen, es geht immer schneller und schneller. Am Anfang war es noch so, wie kriegt man diese Verpackung auf? Und jetzt geht sie immer schneller auf. Das sind auf jeden Fall die Lampen, die hier zu Hunderten in diese Kisten fallen. Ich glaube, insgesamt 1290 Lampen müssen davon dann ausgepackt werden. Diese Drücklampen mit einer kleinen Feder drin und unten einem selbstklebenden Teil. Und wenn man da dann noch Batterien reinlegt, von denen man natürlich auch noch so wahnsinnig viele braucht, dann fängt die ganze Sache an zu leuchten. Das ist aber nur ein Teil der großen Lichtinstallation, die das Modulab hier in Bukarest für in 2 Tagen vorhat. Und ich laufe jetzt mal noch so ein bisschen rum in diesem Garten, wo wirklich emsig gearbeitet wird. Da sind einige Freunde dazu gekommen. Jemand anders schleift hier mit einem Schleifgerät an einer Installation. Das klingt so, andere Leute sind am Schweißen und manche bauen auch hier die Grundträgerplatte zusammen, die dann diese Lichtinstallation halten soll. Da frage ich mal nach, was die machen. Screwing. So, ihr schraubt gerade die Schrauben an die Holzplatten dran. So that's going to be a really huge structure. I think it's 6 and 2 meters, right? So how are you going to transport it? Wie wollt ihr das transportieren? It will be foldable in some way. I don't know yet how. But I'm trying to split this in 3 equal sections. Okay. And then it should be okay for the transport. Das Ganze wird noch irgendwie zusammenklappbar und foldable sein. Jetzt frage ich noch Serena. What do you think is the most funny part in that project? Is it more planning or is it more it becoming like physically real? It's the difference between planning it and actually doing it. That's the funniest part, I think. Why? Because it's completely different when you start. And you're wrong. You realize you were wrong all this time. Man lernt also einiges, während man die Projekte macht. Das kann wahrscheinlich auch Ioana bestätigen vom Modulab. So, is there already something that you learned during that project and its planning and its maybe end? You still have 2 days, I guess. Yes, we have 2 days, but I think this time we are really okay compared to other deadlines where a lot of computer work and programming was involved. This one is more mechanic and electronic and it's more manageable. Diesmal sollte die Deadline zu schaffen sein, weil es nicht so viel zu programmieren ist, sondern eher so mechanisch und auch, weil viele Freunde helfen. So there's so many friends now who came, I think 7 or so. I counted people who just help and help peeling off that laser stuff. Yeah, we always call our friends when we have work like this because they enjoy doing it and it's a good bonding occasion and we have fun, we drink beer and this is how we also build a place. A lot of friends helped us during the process. Viele Freunde haben auch geholfen, diesen Ort zu bauen und es macht einfach Spaß, Sachen zusammen zu machen und man kann dann auch noch was trinken und sich unterhalten und das ist sehr nett. Vielen Dank, Ioana. Thank you. Ich laufe jetzt nochmal weiter und suche Paul, der ist noch am hier rumrennen und 5 Projekte gleichzeitig zusammenhalten. So, how are you doing? Okay. Yeah. I'm just having lots on my mind and thinking about the circuits, the batteries, the whole thing. Paul, jetzt ist ja draußen schon die große Rahmenstruktur eigentlich ziemlich weit fertig und die anderen vielen Helfer sind alle ziemlich weit damit, dass sie diese Schutzfolie von den runden Kreisen abgezogen haben. Das Ganze wird jetzt irgendwie kombiniert. How is this going to work? Wie wird es sein? Okay, so the first step after that will be to assemble to put the pieces in place in that flat space. And afterwards we'll glue the two pieces that you peeled earlier. We'll glue them together. Die zwei kleinen Kreise werden zusammen, der kleine auf den großen geklebt und die halten sich dann gegenseitig, so dass es nicht rausfallen kann. Wie viel Zeit habt ihr noch? We have 2 full days, so we're not that worried, but we want to see them working. We're so excited because we haven't seen them working yet and that's why we are in a bit of a hurry. We want tonight to have a working prototype of some scale. Okay. So, seit der Aufnahme der letzten Kapitel hier bei einer Stunde Netzbasteln sind ein paar Tage vergangen. Ioana und Paul, Modulab, haben diese Lichtinstallation aufgebaut an einem Freitagabend bei einer Lichternacht in Bukarest. Ich bin aber schon wieder zurückgeflogen nach Berlin und will aber jetzt auch nochmal wissen, wie es gelaufen ist und was sie aus dem Projekt mit diesen vielen, vielen, vielen Lampen gelernt haben. Und deswegen bin ich jetzt mit den beiden per Skype verbunden. Hallo. Hallo. So, how was the weekend? How was the light show? Wie war das Wochenende? Hat die ganze Lichtinstallation funktioniert? Hectic, in one word. It was very busy for us. I'm still dizzy about that whole experience. Also, Paul sagt, dass das ganz schön hektisch und anstrengend war. Der ist immer noch ein bisschen K.O. Waren da viele Leute da? Hat das Konzept funktioniert? I think there were like over 5,000 people interacting with all the installations, and there were very different people from small children to elders, so it was really interesting from this point of view. I've heard that there were more than 50,000 people attending the whole event. Auf dem ganzen Event waren also mehr als 50.000 Leute, aber jetzt an dieser Installation bestimmt auch 5.000 ältere und junge Leute. Man sieht das auch sehr schön auf den Fotos, die das Modulab bei Facebook gepostet hat. You can also see it on the pictures that people kind of enjoyed it. Was haben denn die Leute da so gezeichnet? What did people paint with the pixels? They painted a lot of hearts, a lot of love declarations, but also... I don't know, more like childish stuff, like stupid drawings and all kinds of... everybody was trying to draw their brand name, for example, the organizers, and we found a lot of pictures with brand names. Also es wurden Herzchen gemalt, natürlich viele, und aber auch Firmennamen und aber alle möglichen anderen Sorten von Sachen. Jetzt meine letzte Frage, was habt ihr denn aus dem ganzen Projekt, das war ja schon sehr aufwendig, ich habe es ja mitbekommen vor Ort, was habt ihr daraus gelernt? So, what did you learn from that project? Is there any like lesson that you know? Yes, we are very used to exhibiting this kind of projects in galleries and museums. But not exact installations, not like this one. And this was like the first installations that were not meant to be art, but rather entertainment. But we didn't expect so many people. It was maybe next time we will think more about the to make them like crowd friendly. Okay, also nächstes Mal, Sie wollen das gerne wieder machen, aber das war eher einfach eine Entertainment-Sache. Vielen Dank nochmal, dass ihr mitgemacht habt, Ioana und Paul. Thank you. Thank you. Und das war die 40. Folge von Eine Stunde Netzbasteln hier auf D-Radio Wissen jeden zweiten Mittwochabend. Bis zur 44. Ausgabe machen wir das noch so und dann mal weitergucken. Links, Fotos und Infos zu dieser Sendung gibt's auf dradiowissen.de oder ihr klickt auf netzbasteln.de und dann auf die 40. Mein Name ist Moritz Metz. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann von der Maker Faire Berlin. Ciao. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.